Weil du auf deinem dummen Bild hast du doch Dark Souls Sachen in der Hand. Ach so, ja, klar. Ich hasse Dark Souls. So, hallo. Ja, ich hasse dich. Wie soll das jetzt noch was werden, ey? Jawohl. Gamerscore. Ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Echt cool. Ja, cool. Das ist ja cool. Das ist ja toll. Megaster. Bester Einstieg. Gamerscore Folge 12. Ja, den Einspieler zu unserer Gastkategorie habt ihr eben schon vernommen. Weil ich in dieser Folge komplett von einem Gast unterstützt werde, weil Julian spontan leider ausgefallen ist. Und ich habe hier den Mann mit Bart, Knopfaugen und Wikipedia-Eintrag, meinen Kumpel Max Nikolas Nachtsheim alias Rockstar. Willkommen! Yeah, ich habe wirklich jetzt einen Wikipedia-Eintrag. Das ist geil, oder? Ich hatte die ganze Zeit keinen und alle haben sich immer drüber lustig gemacht und jetzt habe ich einen. Wie geil ist das? Ich glaube, ich kenne kaum jemanden persönlich, der einen Wikipedia-Eintrag hat. Siehste, jetzt. Außer Edmund Stoiber. Das ist mein Onkel, Großonkel. Lach nicht! Als Maul. Das wäre das krasseste, Fun Fact der Welt. Ey, ich glaube, ich würde es auch nie erzählen, selbst wenn es so wäre. Ich würde es dir auch nicht empfehlen zu erzählen. Nee, ne? Ja. Gut. Max, wie geht's dir? Was macht dein Mund? Was macht dein Mund? Das ist auch eigentlich ein seltsamer Einstieg. Ich frage heute immer zum Anfang, ey. Okay. Dann ist ja nicht schlimm. Nee, ich habe heute mal beim Zahnarzt und habe 3 Spritzen. Ich war halt jahrelang nicht beim Zahnarzt und ich hatte anscheinend sehr, sehr viel. Hatte ja 2 große Sitzungen und mein Zahnarzt war noch recht freundlich zu mir, aber es waren trotzdem halt irgendwie heute 4 Zähne, die gebohrt und so werden mussten. Und ey, ich hasse halt den Bohrer. Ich finde, so nichts ist schlimmer als der Zahnarztbohrer. Da habe ich als Kind, ich habe bei dem Zahnarzt als Kind schon so krasse Sachen abgezogen, weil ich dem da irgendwie, ich bin dem aus dem Stuhl weggerannt, durch in sein Wartezimmer, hab alles umgeworfen, dass ich da überhaupt noch rein darf, ey. Ist immer noch der gleiche Zahnarzt, der Herr Dubberstein, und sehr, sehr guter Mann, und Grüße. Der hat Grüße, wenn er das hört, was er bestimmt tut. Und dann hat er mir schön heute an 4 Zähnen rumgefeilt, und am Ende sagt er so, ja, das machen wir noch, und zwar wirklich ein es hat nur wehgetan, weil halt hinten im Backenzahn war dran und die kannst du anscheinend nicht so gut, also selbst mit, ich habe ober viele Spritzen im Mund bekommen, nur Homo, und aber es hat halt trotzdem bei dem einen Zahn nichts gebracht, es hat so weh getan, als er gebohrt hat, es war so, so schlimm, dieser Nervenschmerz, dieser kurze aufploppende, da drehst du durch, Alter, und das war halt wirklich gerade so eine halbe, dreiviertel Stunde einfach die Hölle, und jetzt ist es vorbei. Gott sei Dank. Ich glaube, an dieser Stelle kann ich dir erzählen, dass ich noch nie einen Bohrer erlebt habe und mein Zahnarztbesuch immer so aussieht, dass ich mich draufsetze. Er sagt, oh, das ist ja alles wunderbar und tschüss. Jetzt hast du mich, oder? Krass. Du bist ja, warum ist denn das bei dir so? Ich möchte das nicht, dass das so ist bei dir. Du möchtest, oh, heftig. Nee, Glück denke ich einerseits so, dass ich auch früher nie eine Zahnspange oder sowas brauchte. Und der Nachteil ist aber, ich habe dann so ein Trauma, dass als ich mit 4 Jahren oder so beim Bäcker stand und unbedingt eine Capri-Sonne haben wollte und meine Mama mir das verweigert hat, weil da ist ja so viel Zucker drin. Nein, ich habe sowas später auch bekommen, aber in dem Moment kann ich mich noch daran erinnern, ich wollte unbedingt so eine Capri-Sonne haben, die habe ich nicht gekriegt. Und das war echt, habe ich immer noch ein Trauma von. Und solche Sachen, haben mich geprägt. Und da habe ich später ganz viel Süßigkeiten gefressen. Aber danach immer schön meine Zähnchen geputzt. Und ich glaube, es ist einfach Glück, glaube ich. Das ist ganz im Ernst. Ich bin tatsächlich immer voll vergesslich, was Zähneputzen angeht. Deswegen ist es immer gut, wenn ich eine Freundin habe, weil dann will ich nicht so aus dem Maul stinken, dann, dann putze ich mir immer die Zähne. Oder wenn irgendwelche Mädchen da sind, dann putze ich mir recht oft die Zähne. So viel öfter am Tag, als man muss. Aber wenn ich alleine bin, vergesse ich das manchmal. Ja, vor dem Podcasten sollte man auch nochmal Zähne putzen. Hab ja vorhin schön geputzt für den Zahnarzt. Nee, ich war dann da. Bin losgefahren und hab's dann einfach ganz krass verrafft und bin dann wieder zurückgefahren, weil ich hätte mich in Grund und Boden geschämt bei dem armen Mann. Naja, Naja. Dafür sind wir aber nicht da. Nee, ne? Wir sind für Spiele da. Rund oder Schund? Spielst du Videospiele? Ich spiele manchmal auch Videospiele, ja. Ey, ist doch krass, was jetzt alles rausgekommen ist, oder? Ja, ich habe ja letzte Woche schon ein Bild gepostet bei Twitter und so und bei Instagram. Und das hat ja auch schon für viel Gesprächsthema gesorgt, das Bild. Dazu haben Leute immer eine krasse Meinung. Weil ich habe halt einfach einen Stapel mit meinen aktuellen Spielen, die ich mir alle gekauft habe. Und das Ding ist, da waren ja noch längst nicht alle bei. Nee, da waren, das ist nämlich die Sache. Ich könnte jetzt wahrscheinlich die Woche einen Stapel posten, wahrscheinlich Anfang nächster Woche einen Stapel posten, der einfach noch mal fast genauso hoch ist mit anderen Titeln. So. Also jetzt halt kommt ja, also auf dem Stapel waren ja so die ganzen Sachen bis Assassin's Creed, aber ich krieg ja jetzt noch, ich krieg jetzt noch Far Cry, Rocksmith mit einer Gitarre. Supergeil. Warum? Weil ich kann keine Gitarre spielen, jetzt hat man mir so ein Ding, das ist voll geil, das krieg ich jetzt irgendwie, bin gespannt. Dragon Age, Pokémon habe ich mir gestern vorbestellt, Bayonetta habe ich mir noch bestellt, weil ich es noch nicht hatte, Smash Brothers habe ich mir bestellt, habe ich GTA 4. Schon. Far Cry 4, GTA, also es ist, und The Crew kommt auch noch, also Ubisoft hat auch einfach krass übertrieben, weil irgendwie 3 AAA-Titel in 3 Wochen oder 4 so, also ich verstehe das nicht, vor allen Dingen, Videospiele müssen doch in den ersten Wochen am meisten absetzen, danach ist es doch so fast schon egal, habe ich mal gehört. Und die machen sich doch selbst Konkurrenz. Oder wollen sie sagen, wir wollen so einen guten Monat haben, dass wir jetzt alles raushauen und dass wir so viel verkaufen, dass die Rennspieler The Crew holen und die Assassinen-Spieler Assassin's Creed und so. Assassinen? Ja, das ist so ein Begriff wie Weltliste. Halt's Maul. Assassinen-Spieler. Nee, aber es ist doch dumm eigentlich. Ich verstehe es nicht. Aber es ist gut, wenn man so eine große Auswahl hat, aber einfach zu viel, ey. Naja, ich habe tatsächlich, Gott sei Dank, jetzt im Winter nicht so viel zu tun. Tour ist ja rum und so. Und das Jahr lass jetzt gechillt ausklingen. Ich kann das tatsächlich ein bisschen genießen. Ich muss aber gerade auch nachholen. Ich sitze jetzt gerade irgendwie in den letzten Zügen von Evil Within. Hab Sunset Overdrive komplett durch. Und auch recht viel, also alle Nebenmissionen gemacht. Und hab noch die Call of Duty-Kampagne gespielt. Aber ja, da kommt noch sehr, sehr, sehr viel anderer Kram. Aber ja, mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es alles so wird. Und dazu habe ich auch Sachen, die im September kamen, noch gar nicht intensiv gespielt. Sowas wie Destiny habe ich noch, oder Diablo liegt hier auch noch. Habe ich auch noch nicht viel mit Zeit verbringen können. Skylanders noch gar nicht reingemacht. Alter. Krass. Ja, so ist es. Das ist. Dabei würde GTA 5 schon reichen. So. Ey, voll. Es war halt auch letztes Jahr einfach so, als es kam, war so perfekt. Und jetzt ist es so da und es ist halt nur einer von voll vielen Titeln. Aber es ist so scheiße. Hast du schon gespielt? Nee, ne? Das Neue? Ja. Nee, noch nicht. Ich habe das letztes Jahr sehr, sehr intensiv mit durchgespielt und noch ganz viele Sachen gesammelt und so. Online habe ich es nie gespielt, großartig. Nee, ich auch nicht. War ganz cool, der Online-Modus, aber das ist nicht so, was mich so packt. Naja, mich packt ja online fast nichts. Das ist ja leider. Wenn ich schon höre Multiplayer, zucke ich immer zusammen. Das ist ganz krass. Destiny gar nicht spielen. Ich habe Destiny angefangen und habe es versucht, alleine zu spielen, aber man merkt halt schon, dass die Missionen teilweise darauf ausgelegt sind, dass man halt zu dritter steht und nicht alleine. Ja. Und das ist sehr, sehr Halo-mäßig. Halo ist ja auch noch im Übrigen, da fällt mir gerade ein. Master Chief Edition. Toll! So wenig Spaß. Ja. Aber was wollen wir uns denn unterhalten? Wir wollen uns heute unterhalten über NBA Live 15. Du hast nämlich das bessere Gegenstück gespielt, NBA 2K15. Beziehungsweise, ich habe es noch nicht gespielt. Aber ja. Aber du bist ein Fan der Reihe, sage ich mal. Ich bin ein Zuschauer-Fan der Reihe, weil ich selber gar nicht kann. Also ich will es immer lernen, aber dann kommen halt 150.000 andere Titel raus und dann es ist ja auch immer zeitintensiv, was ein komplett neues Genre für sich zu lernen, weil das NBA-Ding ist schon wirklich, also wenn man das nicht kann und man geht ins Spiel rein, ist nicht wie bei FIFA. FIFA kann man noch ganz gut spielen eigentlich, wenn man reinkommt. Also jetzt FIFA 15 zum Beispiel, da habe ich relativ doch manchmal so Spaß mit, wenn ich das gegen Kumpels spiele. Aber bei NBA, das ist wirklich ein Trauerspiel. Also da musst du sehr, sehr komplex, aber was ja sehr gut ist, weil ich glaube, dass das für das Spiel spricht. Wenn das nicht jeder Spasti gleich Zugang hat, sondern auch ein bisschen mal reinkommen, fordernd ist, aber genau, ist ja auch eine Simulation. Ja. Jetzt muss ich das Spiel natürlich dem Vergleich mit NBA Live 15 gefallen lassen. Und ich sag's mal so, wenn ich jetzt mir ein Mikro schnappen würde und auf die Bühne gehen und sagen, ich bin Rapper, dann bist du NBA 2K15 und ich bin NBA Live 15, weil ich stink dann natürlich total ab. Hey Leute, Emo ist im Gebäude, ich habe das, was ihr gern wolltet. Frag, Motherfucker! Yeah! Warte, komm mal! So. Also NBA Live 15, das ist so, es gibt einfach keinen Grund, warum man sich das holen sollte, statt das 2K-Gegenstück. Ganz einfach. Aber das haben sie doch letztes Jahr auch schon verkackt. Ja, es ist auch nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist immer noch eine gewaltige Kluft, die da inzwischen klafft. Also aber kannst du mir erklären, warum? Die Animationen sind hakelig, die Steuerung ist im Vergleich zu NBA 2K15 echt nicht der Rede wert. Es ist umständlich und teilweise kann man Bewegungen nicht nachvollziehen. ja, wirklich, es ist eigentlich in allen Bereichen, auch grafisch, es ist überall einfach schlechter. Es ist kein grottenschlechtes Spiel, aber es ist auch wirklich kein gutes Spiel. Und ich denke, das reicht für alle Basketball-Sportfans, wenn man sagt, Finger weg davon, holt euch lieber das 2K-Gegenstück. Ich glaube, das kann aber, könnte dir, also auch meine ganzen basketballaffinen Homies, diese würden auch nie zur NBA Live greifen. Das ist leider wirklich so. Das ist ja auch nicht so wie bei Pro Evolution Soccer, so, was ja wirklich auch ein sehr gutes Spiel ist, wie FIFA. Es ist ja nicht so, dass es so eine Entscheidung ist, ja, was mag ich denn vom Spielgefühl lieber? Nein, es ist einfach wirklich um einige schlechter. Krass. Ja. Krass, das ist, aber das war doch mal nicht so, oder? Das war mal nicht so, richtig. NBA Live-Spiele waren auch schon mal richtig gut. Genau, aber ja, 2K hat es halt bei dem NHL verkackt. So, da ist die EA-Version besser. Aber da haben sie halt. Das habe ich hier auch noch liegen. Das habe ich auch noch gar nicht gespielt. Habe ich aber mega Bock drauf. Eishockey-Spiele mag ich tatsächlich sehr gern. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Sportspiel-Fan, aber das Eishockey mag ich noch am liebsten, NHL. Von allen diesen Sportspielen. Und FIFA irgendwie gar nicht, weil Fußball mich kaum interessiert. Ja, Fußball interessiert mich auch gar nicht, aber immer wenn man wieder in diese Partien hier rein. Da macht FIFA macht immer dann Spaß, wenn man jemanden hat, der das auch nicht kann. Das weil stimmt, dann können dann wir das eigentlich mal zusammen Dullis, spielen. Ja, wir könnten da so einen tollen Stream draus machen, wie wir zwei Dullis die ganze Zeit FIFA spielen. Machen wir irgendwann mal. Machen wir auf jeden Fall, hätte ich Bock drauf. Eingangs hast du mir schon gestanden und da habe ich schon fast alles beendet und habe gesagt, diesen Spasti will ich nicht im Podcast haben. Du bist kein Dark Souls-Freund. Nee. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich das Spiel nicht verstehe. Also ich verstehe es tatsächlich nicht im Sinne von wo der Reiz ist. Ja, nee, ich verstehe den Reiz komplett. Aber der Reiz, was für euch der Reiz ist, ist für mich ein Nemesis. So. Das, wie gesagt, was ich eben schon erzählt habe, außerhalb des Podcasts, wie gestern diese Fotze von Spinnenfrau, dieses Samara, keine Ahnung, Gemisch, in Evil Within, in diesem Feuertrakt mir hinterher rennt und du musst auf die Schlösser schießen oben. Ey, ich habe mich selten so krass aufgeregt dieses Jahr über eine Spielszene, weil es einfach, dann ist die Kamera wieder dumm um die Ecke, dann siehst du sie nicht, dann steht sie auf einmal vor dir und dann ist ja auch immer, wenn sie dich erwischt, ist sie ja sofort dead, so, du bist ja sofort tot. Da gab es echt ein paar Szenen, wo ich immer so kurz vorm Schluss war und dann so zack, nochmal und war so, nein, das kann nicht sein, Alter. Und dann perfektionierst du deinen Weg ja irgendwann und die ersten paar Schritte sind gar keine Probleme. An einer Stelle ist es immer so russisches Roulette. Oh. Und deswegen, ich glaube, wenn ich da schon auf meinen Controller wild, ich habe wirklich mich erwischt, wie ich wild auf meinen Controller geprügelt habe. So. Und die sind jetzt auch nicht so stabil. Ich hatte echt Angst, dass ich ihn so kaputt schlage. Ich glaube, Dark Souls wäre so mein, da würde meine Wohnung, würde ich kaputt, würde ich anzünden danach. Oder ja, ich fand den Kettensägenmann ja viel schlimmer als die Spinnenfrau, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, der war auch scheiße, aber da hatte ich irgendwann eine Taktik und da wusste ich dann, den habe ich halt irgendwie, das ging noch bei dem. Aber das Spiel hat schon, also ich weiß, ihr habt schon über Evil Within geredet, trotzdem, ich finde es richtig geil. Ich bin ja jetzt erst reingekommen die letzten Tage. Obwohl ich den Anfang doof fand, also dieses im Dorf, das fand ich so ein bisschen zu sehr razy, aber sehr, sehr geiles Spiel, hat auch seine kleinen Frustmomente. Aber ist ein krass gutes, ich bin ja Horror-Fan und Evil Within finde ich richtig nice. kann man so stehen lassen auf jeden Fall. Ja, eingangs erwähnt, Dark Souls ist eines meiner Lieblingsspiele, absolut, bin absoluter Fanboy und deswegen habe ich mich auch auf Lords of the Fallen gefreut. Das habe ich vor einigen Wochen rauskam, ne? Von genau. Ich glaub, Koch oder so macht es. Richtig. Und ja, erzähl mal, was es da so geht. Das ist ein auch teilweise, ich meine auch in Deutschland entwickeltes Spiel. Und es ist halt, die Inspiration ist eindeutig von Dark Souls. Und es ist halt aber linearer. Es ist nicht so offen von der Welt her und auch von den Möglichkeiten, die du am Anfang hast. Es ist recht schlauchig, aber überhaupt nicht negativ gemeint, weil ich finde das sehr schön. Das ist so eine Light-Version von Dark Souls, klingt blöd, aber weil es auch sehr schwer ist und fordernd. Aber das hat auf jeden Fall seinen Reiz. Es ist auch so, wenn du erwischt wirst, wenn du stirbst, dass du dann noch mal eine Chance hast, deine gesammelte Erfahrung wieder zu erlangen. Und danach, wenn du dann noch mal stirbst, ist sie aber weg. Du kannst aber auch immer, wenn du einen Checkpoint erreicht hast, so eine Art, bei Dark Souls sind ja die Lagerfeuer, die Bonfires, und da gibt es die halt auch, und da kannst du dann immer entscheiden, benutze ich jetzt diesen Checkpoint oder nicht, weil wenn ich ihn benutze, dann wird sozusagen der Counter zurückgesetzt. Umso höher der Counter ist, desto mehr Erfahrung kriege ich für jeden verprügelten Gegner. Und du denkst so, erschaffe ich diese Gegner da hinten jetzt noch, ohne zu sterben? Also gehe ich dieses Risiko ein. Versteht man, was ich meine? Ja, verstehe. Sehr gut. Und das hat Dark Souls ja nicht und das hat Lords of the Fallen neu reingebracht und das finde ich ein cooles System, dass du halt immer überlegen musst und dann auf Risiko spielen kannst oder das lieber kann ja auf auch super gehst. Frustrierend sein, oder? Also da gab's total. Gab es so Momente, wo du dachtest, ja, das schaffe ich jetzt noch und dann gabst du richtig auf die Mütze und dann ist aber auch alles weg, oder? Ja, richtig. Dann also hast du wirklich alles oder nichts, Prinzip. Ja, ich habe da schon viel verloren, so einfach nur durch Ungeduld oder einfach Dummheit. Aber nicht, weil das Spiel unfair war. Das ist ja bei Dark Souls auch so. Also unfair ist es halt nicht. Es ist halt wirklich so, wenn du verkackst, hast du verkackt. So. Und kannst dem Spiel nicht die Schuld geben. Eigentlich, es gibt einen Bug, aber das war bei mir nicht der Fall. Lords of the Fallen, kann man sagen, ist auf jeden Fall Pflichtprogramm für jeden Dark Souls-Fan. Und auch alle, die mal da reinschnuppern wollen, diese harten Rollenspiele, diese sehr schweren Action-Rollenspiele, können gerne mit Lords of the Fallen anfangen und finden da vielleicht noch mal den Weg zu der Souls-Reihe. Oder vielleicht auch bald zu Bloodborne, wo ich auch die Beta spielen konnte, die sehr cool war. Das kommt jetzt auch im Frühjahr, ne? Genau. PS4. Das ist der nächste große PS4-Exklusivtitel. Wenn man jetzt Little Big Planet 3 nicht dazu zählt. Aber das muss ja leider nicht so doll sein, habe ich heute gelesen. Also Little Big Planet, nicht Bloodborne. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich meine, Little Big Planet fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Der dritte Teil soll jetzt so ein bisschen abfallen im Vergleich zu den Vorgängern. Habe ich aber selber noch nicht gespielt. Das müsste bald bei mir eintrudeln. Das sollte auch mal bei mir eintrudeln. Also, ich weiß auch nicht, wo ich es herbekomme. Kaufen. Ich schicke dir nachher ein paar Nummern, da rufen wir da an und sind ganz böse und dann kriegen wir das ja, so mit so ganz viel Gimmicks und so. Haben, sonst haue ich euch auf die Fresse. Ja, ich bin Rockstar, ey, komm. Was geht ab? Ich schreibe einen Diss-Track gegen Sony. Ey, yo, PlayStation, du bist voll Gay-Station. Ey, ich nehme das jetzt, mach da so ein Beat drunter, so einen richtig billigen. Ja, so ein richtig so Sample, das so play, PlayStation. Und dann geht das krass durch die Decke. Ja, cool. Und der Anfang vom Song ist einfach nur der PlayStation-Start-Sound. Von der PlayStation 1. Ja, natürlich. Schön. Das wird cool. Geil. Den haben wir doch aus unserem letzten Podcast, wo ich bei euch zu Gast war. Genau, stimmt. Habe ich unterbewusst wahrscheinlich, deshalb bin ich drauf gekommen. Max, Assassin's Creed. Fan, ja, nein, vielleicht? Tatsächlich ja. Also ich mag Assassin's Creed jedes Jahr immer wieder. Und obwohl ich jetzt dieses Jahr, wir machen zwei Stück, fand ich so ein bisschen zu viel. Mhm. Ich glaube, man hat sich auch selber ein bisschen übernommen mit dem Plan. Weil eins für die Old Gen und eins für die New Gen zu machen, ist natürlich klug und auch finanziell bestimmt kommt da was rum. Aber ich hätte es nicht gemacht, weil dadurch, also klar, ich meine, da liegen komplett zwei andere Teams drauf und sowas, aber es ist schon, es ging zu schnell und es war zu viel. Und jetzt ist Unity da, was eigentlich sehr, sehr, sehr gut sein könnte, meiner Meinung nach. Ich habe Unity halt jetzt mal so die ersten 2-3 Stunden gespielt. Aber ich musste es dann am Ende zum Beispiel ausmachen, weil ich einfach sinnlos auf einem Tisch stand, mich die ganze Zeit gedreht habe und es ging nichts mehr. So, und das sind halt so Sachen, also meine Figur, nicht ich. Ja, habe ich gerade gedacht. Und war dann wirklich so, okay, das sind jetzt also diese Fehler, von denen alle reden. Und da werden sie ja auch gerade vom guten alten Arschloch-Internet gebasht, ganz fies, was ich nicht gerecht finde, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, also Assassin's Creed ist halt wie Call of Duty. So, du holst es dir und du lässt dich darauf ein, weil, oder du lässt es halt, weil du weißt einfach, was du kriegst. Das ist halt einfach so, das ist wie McDonald's einmal im Jahr. So, das ist einfach, das Ding wird immer gleich schmecken. So, das wird mal schöner aussehen und da bist du mal ein Gürkchen mehr drauf, aber eigentlich ist es so, Assassin's Creed ist einfach ganz, ganz krasses Paket, wo du weißt, so, das ändert das Szenario, es kommen neue Features dazu, aber eigentlich ist es, Assassin's Creed fühlt sich immer sehr, sehr gleich an. Und jetzt ist halt, hat es halt den, dass die Leute jetzt, es sieht schön, super schön aus zum Beispiel, also ich habe es auf der One, sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Genau, die Version habe ich auch gespielt. Und also, wenn man da oben auf Notre Dame steht und man guckt in die Stadt, da gibt es nichts, da kannst du nicht meckern. Sieht sehr, sehr schön aus, aber ja, das haben sie natürlich den Hatern richtig Futter geliefert mit der Aktion. Mir tut es ein bisschen leid, weil ich tatsächlich Assassin's Creed mag und auch schon sehr, sehr viele schöne Stunden mit verschiedensten Assassin's Creed-Teilen hatte. Ich habe nicht alle durchgespielt, aber die ersten drei, also bis, wie hieß das, was kam denn danach? Brotherhood, glaube ich. Brotherhood war der dritte quasi. War das der, genau, das war der dritte. Und dann kam Revelations, das habe ich nicht durchgespielt, das habe ich nur bis zur Hälfte gespielt. Und dann kam 3 und dann 4 und jetzt Unity, ne? Und Rogue. Ja, da fehlen noch ein paar diese, ja. Ja, Liberation, genau. Auf der PSP, also Vita, was ja kacke sein soll. Freedom Cry oder... Ach ja, es gibt ja noch was Kleines. Ja. Aber ich meine jetzt mal so die Hauptreihe, die auf der Weltliste auch zu finden ist, die das ist ja so die, die ich eben genannt habe. So. Ich fand ja 4 den besten. Teil 4 finde ich wirklich den besten Assassin's Creed. Ich finde 4 richtig geil, weil ich das Setting mag. Also mega. Ich mag dieses ganze durch die Dschungel hetzen und sowas. Das hatte sehr, sehr viel Flair und sah auch geil aus. Aber du hast das Schiff. Ich hasse das Schiff, Alter. Und deswegen habe ich mich auch immer noch nicht getraut. Ich habe Rogue hier auch liegen, aber ich habe mich noch nicht getraut, es reinzumachen, weil ich, es bammelt mir vor diesem Schiff. So, ich habe so gar keinen Bock. Ich habe also, ein bisschen beim Stream von Gamesfeld letztens reingeguckt und dann ist er wieder Schiff gefahren. Ich war schon so, boah, mein Nemesis. Ich mochte das Schiff, ja, aber ich fand auch, dass es zu viel war. Es war, der Reiz war verloren. Ich fand, im Teil 3 gab es ja das Schiff das erste Mal. Da haben die es so ein bisschen angeteasert und da habe ich mich gefreut, als es in Black Flag dann drin war im vierten Teil. Und in Rogue ist es halt auch wieder dabei und habe dann auch wieder gedacht, so, ja, ist zwar cool, aber es wird einfach zu viel eingesetzt. Aber ich mochte das, dass man in Rogue auf der Seite der Templer spielt und ich habe die 360-Version gespielt und finde, es sieht immer noch sehr hübsch aus. Ich bin zwar jetzt verwöhnt durch die Xbox One, aber ich konnte es immer noch ernst nehmen und es hat auf jeden Fall bei Weitem nicht so viel Bugs wie Unity, was ich auch auf der One gespielt habe. Mhm. Und kann eigentlich nur bestätigen, was du auch gesagt hast zu Unity. Also es sieht echt schick aus und es macht auch immer noch viel Spaß. Aber die Bugs gibt's halt und die beheben sie jetzt hoffentlich. Aber klar, dass das natürlich wieder Futter gibt für die Basher und das ist halt jedes Jahr das Gleiche. Ich bin auch dieser ganzen Diskussion immer überdrüssig, weil du kannst alles eigentlich so mit einem Satz so total simpel beschreiben und sagen, ist doch immer das Gleiche. Du kannst das komplexeste Spiel nehmen. Was ist denn das komplexeste Spiel, so was es so gibt? Vielleicht, wenn du hier diese Redstone-Dinger von Minecraft nimmst, diese ganzen Physiksysteme und was da alles gibt, ja, dann kannst du sagen, ja, Minecraft, das ist doch nur das, wo man nur Pixelsteine verschiebt. So, jetzt dumm gesagt. Aber du kannst halt alles, egal wie komplex, kannst du alles mit einem Satz so abspeisen. Du kannst sagen, bei Call of Duty, da baller ich ja nur rum. So. Ja, aber das ist ja, also das ist ja eigentlich das Genre. Vielleicht, ja, das ist halt das Genre. Und Assassin's Creed ist halt dieses, ich meine, Assassin's Creed hat das damals erfunden, so, also so diese Form von dem Spiel, wie sie es aufgezogen haben, mit dem ganzen Rennen und diese obendrauf. Ich meine, wie viele Leute haben es jetzt kopiert, so, weißt du, wie viele großartige Spiele haben sich die, guck mal, Mordor ist zum Beispiel so krass Assassin's Creed beeinflusst. Das hat ja einen Grund. Das ist ja nicht, weil Assassin's Creed ein beschissener Kacktitel ist, sondern weil Assassin's Creed einfach die letzten 8 Jahre in der Videospiel-Popkultur ganz, ganz weit oben mitspielt. Und jetzt halt, dass man, also ich verzeihe das denen auch und ich werde das auch trotzdem noch spielen. Ich werde auch das Rogue spielen. Vielleicht werde ich beide nicht durchspielen. Aber ich weiß, dass ich damit noch Spaß haben werde. Und das ist halt wirklich was so, das zocke ich und da höre ich nebenbei vielleicht noch irgendwie einen Podcast oder sowas. Aber das kann ich so 6-7 Stunden locker wegzocken. Ich mag das mega gern. Ich finde es unnötig, dass das immer so unobjektiv so gehasst wird, weil, ja, keine Ahnung, Menschen halt. Ich bin froh, dass ich dich zu Assassin's Creed zu Gast habe und nicht den Chris. Grüße. Ja, der Chris ist, der findet es ja ganz, ganz schlimm. Ja. Aber das zählt nicht. Er ist sich aber bewusst, dass es trotzdem objektiv ein gutes Spiel ist. Was ich aber richtig, richtig hasse, sind diese Realmissionen. Alle. Also wirklich, ich habe nie bei den Realmissionen, also die, was heißt Realmissionen, also die Echtzeit quasi, die Zukunft, wie man auch immer, die, in der du nicht in der Vergangenheit spielst, sondern in der heutigen Zeit beziehungsweise Zukunft. Ich hasse es. Ich habe noch nie gedacht, oh geil, da habe ich Bock drauf. Aber haben sie das jetzt nicht in Unity weggeschafft so? Also ich habe in Unity das gerade mit Rogue, weil bei Rogue war es jedenfalls wieder drin in Ego. Bei Rogue ist es drin, hundertprozentig. Das habe ich nämlich gesehen in dem Stream. Aber bei Unity ist es doch gar nicht drin, oder? Oh, dann habe ich das wahrscheinlich, weil ich die so fast zeitgleich gespielt habe, habe ich das jetzt wahrscheinlich vermischt. Weil das kann das, sein. Ja, das war, ist mir nicht positiv aufgefallen, dass ich nicht wieder diese Animus-Scheiße hatte. Oh, ich hasse es. Man muss immer dazu sagen, in meinem Genre Animus meint nicht den Rapper, der aus Heidelberg ist. Grüße an Animus, sondern diese Maschinen bei Assassin's Creed, wo man einsteigt. Weil wenn ich sage, die finde ich scheiße, dann sagen gleich, der hat gesagt, Animus scheiße. Genauso würden die sagen. Aber ich finde es mutig, sich als Rapper Animus zu nennen, weil das kann man so leicht so Anus und so, ne? Du, das der ist Typ doch ist bei der Battle Typ. Raps ist doch. Also wenn du den siehst, was der für einen Körperbau hat, dann weißt du, dass du vor ihm Angst zu haben hast, wenn du die Witze machst und nicht. Er ist schon so, der muss bloß keine Angst haben, der Mann. Der hat Hände wie wir Körper. Wow. Ja. Das müssen ja richtig fette Hände sein. Wie nach so einem Bienenstich. Geil. Nach so einem Bienenstich. Ich bin allergisch gegen Insektenstiche und ich hatte mal in der 5. Klasse, ich weiß nicht, wie alt war ich da, 10 glaube ich, hatte ich so einen Bremsenstich in die Hand und meine Hand war so richtig wie von so einem ganz fetten Mann, die so in so Walmart-Speedern da rumfahren. Also die war wirklich auf doppelte Dicke und das Wasser war so widerlich da drin, das war so richtig, das sah so super dumm aus und ich konnte das Diktat kaum schreiben, nur unter Schmerzen. Scheiße. Und das war echt bitter. Also, das sah aber echt, echt komisch aus. Musste ich gerade dran denken. Bei fetten auch nicht schön. Nee. Habe ich mir dann wieder abtrainiert. Du weißt ja, wie das in der 5. Klasse so. In der 5. Klasse hast du schon onaniert? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das wäre krass. Aber soll ich darauf eingehen? Nee. 11? Nee, ich glaube, da habe ich mich noch gewundert, was denn da so nass ist. Wow, Tim. Danke für alles. Du magst es doch, gibst du. Nach den komischen Sprachnotizen gestern Abend mag ich gar nichts mehr, Alter. Boah, wir sprechen niemals während der Aufnahme über WhatsApp-Sprachnachrichten, weil da wirklich der Abschaum der Menschheit in mir rauskommt und in dir auch und in Chris auch. Also eigentlich nur in dir. Ey, komm, was ich schon über die Radio Nukular WhatsApp-Gruppe gehört habe, also. Hä, was ist denn da so los? Ja, hör mal, das ist ja wohl das Tollste, was es gibt, mit drei Männern zu ficken. Ach so, stimmt, ja, okay. Hast du mir selbst erzählt nach dem Konzert. Ja, stimmt, okay. Na? Sorry. So. Manchmal sind wir halt alle dumme Schweine. Aber witzig und schön. Das reicht doch. Ja. Weiter im Programm. Dragon Age gespielt, ja, nein. Nee, ich kriege es, aber ich habe auch leider noch nie ein Dragon Age gespielt und du kannst mir gerne ein bisschen was darüber erzählen, was in Dragon Age so passiert oder im Neuen jetzt. In diesem heißt das Inquisition? Genau, Dragon Age ist halt wieder so ein BioWare-Titel, auch von Rollenspielern, von westlichen Rollenspielern. Also nein, das ist falsch. Es geht ja nicht um die Spieler, sondern das Spiel. Es ist ein westliches Rollenspiel, so. Kein Japaner-RPG. Also, BioWare sind, nur damit ich habe ja nicht immer, das sind hier Knights of the Old Republic und Mass Attack. Mass Effect, ja. Jade Empire und so, ne? Genau, richtig. Geil. Das klingt ja erstmal geil, weil das sind alles Spiele, die ich sehr mag. Ja, und du erkennst es halt auch. Da ist halt wieder diese Handschrift drin. Und der zweite war ja super scheiße. Also, Der wurde auch von der Community gehasst. Aber manche mögen den ja. Aber der hat halt wirklich komplett nur in einer Stadt gespielt. Und welches epische Fantasy-Rollenspiel ist denn gut, wenn es nur in einer Stadt spielt? Nämlich gar keins, oder? Also, und du das hast halt noch, einen festen Charakter. Das wäre sehr kurz gewesen. Nee, es war gar nicht kurz, aber es war halt wirklich nur, das Setting war halt super lame. Und halt fast nur in dieser Stadt, aber hauptsächlich. Und der Charakter war fest vorgegeben, das finde ich auch dumm bei so einem Rollenspiel. Du möchtest am Anfang ja stundenlang damit verbringen, deinen Charakter zu erstellen. Finde ich mega nervig immer. Ja, echt? Dann findest du Dragon Age 2 vielleicht geil. Ich glaube, also bis jetzt klingt es wie ein Traum. Ort nicht so groß, eine feste Person, super Spiel. Ich brauche sofort Dragon Age 2. Okay, ich schick's dir. Das danke. Cool. Nee, aber Dragon Age 3 hat mir sehr gut gefallen. Ich habe bisher ein paar Stunden gespielt und es ist halt ein Kampfsystem, was halt, du kannst halt einen Taktikmodus aufrufen, der das ganze Geschehen pausiert und du kannst dann deinen Leuten Befehle geben, aber du kannst das Ganze auch als sehr actionreiches Schnetzelspiel spielen. Also da wird dir die Wahl gelassen, was ich immer gut finde. Die Drachenkämpfe sehen super episch aus. Es ist alles, der Einstieg ist total einfach, was bei Rollenspielen ja immer so eine Sache ist. Ich finde auch die Menüs, da habe ich von manchen gelesen, die fanden die umständlich, ich finde sie super. So, ich habe alles sofort gecheckt, obwohl ich das eigentlich nie, ich muss mich da immer richtig intensiv mit auseinandersetzen, dann verliere ich meistens schnell die Lust. Das mag ich auch nicht, deswegen mag ich die Menüführung in Destiny so, die ist so aufgeräumt. Ah, die ist toll, ja, das stimmt. Das muss man Destiny echt lassen, das haben sie sehr, sehr geil gemacht. Aber bei Dragon Age ist sie schon ein bisschen, ja, komplizierter, ein bisschen vielleicht, aber auch nicht sehr viel komplizierter, würde ich sagen. Also das ist schon, haben sie schon gut gemacht. Und ja, die Story ist halt nichts, was dich jetzt so krass super mitnimmt, aber die ist schon stimmig. Ich mag die Charaktere, die darin vorkommen. Grafisch wirkt es für mich auch alles sauber. Es gibt zwar schönere Spiele, aber das ist alles, alles wie aus einem Guss. Ich mag das lieber, wenn es alles nicht hundertprozentig Hochglanz ist und dafür aber irgendwie Bugs hat und Sachen reinploppen und so, dann mag ich es lieber schön sauber und vielleicht nicht ganz grafisch so hochwertig. Mhm. Ja, und was soll ich noch sagen? Hat mir gut gefallen. Also, das ist so ein Spiel, da kann man richtig viele Stunden drin versenken, durch Dungeons laufen. Die Prämisse bei Dragon Age Inquisition ist, dass irgendwie überall in der Welt was sind das so? Lücken erscheinen, wo dann Feinde rausströmen, sozusagen, also wie so Portale zur Hölle quasi. Und man selbst hat nur die Kraft, diese zu schließen. Und das wird auch im Kampfsystem integriert, weil du nämlich dann auch deine anderen Charaktere gegen die Gegner kämpfen lassen kannst, die immer wieder aus diesen Löchern springen. Und dann kannst du deine Freunde unterstützen oder du kannst jetzt versuchen, schon mal das Ding zu schließen, dass nicht noch mehr kommen. Mhm. Ja. Also hat mir bisher echt sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es könnte aber sein, dass es auf Dauer zu eintönig wird, das Ganze. Aber das war bei mir auch schon bei Skyrim so. Skyrim wird ja auch von allen geliebt und total hoch gelobt. Aber ich fand Skyrim auch irgendwann sehr, sehr dröge. Ich hatte schon Spaß damit, aber das Kampfsystem hat mir bei Skyrim auch überhaupt nicht gefallen. Was bei Dragon Age mir echt gut gefällt, weil das so direkt ist und so griffig und die Schläge dann auch richtig hart vorkommen und so. Das ist schon cool gemacht. Okay. Solltest du dir unbedingt mal anschauen. Ich freue mich auch drauf tatsächlich. Also was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir echt ganz gut gefallen. Also ich bin halt einfach nicht großer Rollenspieler und ich bin auch gar nicht so ein Fan von dem ganzen Fantasy Szenario. Obwohl ich da seit Game of Thrones meine, ich habe ja echt immer gesagt, Game of Thrones muss die dümmste Serie der Welt sein, weil das ist Fantasy und das ist eigentlich alles, was mich nicht interessiert. Und Ritter und keine Ahnung. Und dann habe ich geguckt und war so, oh Gott, das ist die beste Serie der Welt. Und sind seitdem krass GOT verliebt. Aber ja, ich lasse mich immer gerne wieder dazu hinreißen, eines Besseren belehren. Ja, absolut. Also Game of Thrones muss sein. Und Bad Wedding, wir spoilern nicht, aber wie hast du es erlebt? Tatsächlich war es so, dass ich die Red Wedding erlebt habe. Ich hatte ein Tinder-Date und dieses Tinder-Date hat mir, während ich Game of Thrones, da war ich schon mitten in der dritten Staffel, aber ich war noch nicht bei der Red Wedding, die Szene gespoilert. Aber auch völlig völlig bitter. Wirklich so, ja, warst du eigentlich schon da, wo das und das passiert? Und man war so, was? Ja, das ist doch schon in der ersten Staffel, oder? Nein. Das ist nicht so. Die sind alle noch da. Und man war so, wow. Scheiße. Das ist die traurigste Geschichte, die ich diesen Monat gehört habe. Dann habe ich geguckt und habe, dann war das Date auch noch scheiße. Und dann habe ich, Erzähl ja, weiter. Kennst du das, wenn Mädchen nicht so aussehen wie auf dem Foto? Naja, auf jeden Fall. Die Perspektive macht's, ne? Ja, ja. und dann hab ich halt die Red Wedding dann geguckt und fand's halt trotzdem mega krass. Ich gucke ja immer beim Sport machen. Also deswegen habe ich schon lange kein GOT mehr geguckt. Weil ich habe immer die Regel, wenn ich Sport mache, ich gucke sehr nur beim Sport machen, also auf dem Crosstrainer. Ja. Und habe dann auf dem Crosstrainer gestanden, habe dann endet die Folge und die endet ja auch so mit ohne Musik und so, ist so unfassbar krass inszeniert, so wirklich so perfekt. Und ich bin so runter von dem Crosstrainer und stand so Tränen überströmt in meinem Zimmer und war so, scheiße, Alter. Und dann sofort mein Handy genommen und der nochmal geschrieben, ey, du bist so behindert, wirklich so, dass ich das wusste gerade. Und dann habe ich noch einen Artikel über Tinder geschrieben, eine Kolumne für Run FFM. Die hieß 10 Gründe, warum du mit Tinder nach links gehst. Und am Ende gibt es halt so eine Quintessenz von mir, so ob Tinder denn was gebracht hat. Und da habe ich halt nochmal gesagt, ja, eigentlich hat Tinder mir gar nichts gebracht, außer ein Date, wo mir die Red Wedding von Game of Thrones gespoilert wurde. Und dann kam nur so, und dieser Artikel ist halt krass viral gegangen, weil halt den alle voll lustig fanden und bla bla bla. Und dann kam halt irgendwann so eine Mail von ihren WhatsApp, so, du bist so ein Wichser, so, echt? Dass du das erzählst, ich blockiere dich jetzt überall. Und dann tschüss, okay. Egal, verpiss dich. Ganz egal. Triffst du dich eigentlich, also datest du mit der Prämisse, dass die wissen, was du machst? Also, wissen die, dass du in der Branche einen gewissen Bekanntheitsgrad hast? Das klingt jetzt so, als würde ich krass viel daten, Tim. Ich date. Nein, aber das interessiert mich schon. Es muss auch ja nicht wahrheitsgemäß antworten, aber es würde mich schon interessieren. Ich antworte immer wahrheitsgemäß, du weißt das doch. Das stimmt, tatsächlich. Und einmal erschreckend wahrheitsgemäß. Ja, das war ja. Aber das mag ich an dir. Ja, es tut mir leid. Tatsächlich ist es so, wenn ich Dates habe, also wenn die natürlich fragen, was machst du? Ich mag das echt nicht, weil du kannst so schnell als Angeber dastehen. Ja, klar. Und gestern Abend habe ich mich nur mit einer Freundin getroffen, die ich wirklich viele, die habe ich 12 Jahre nicht gesehen, ja. Und das war halt, und da muss man echt so, was machst du denn? Und dann fängst du so an zu erzählen, dann merkst du so, wenn du dann sagst so Sachen wie, ja, ich war mal auf Tour, ja, mit wem? Mit Crow. Und dann so, ach was, und dann musst du aufpassen, dass du selber nicht so, weil ich will das alles immer gar nicht so erzählen, weißt du, so, weil das sind ja immer so Sachen, damit können sich andere, da könnten sich so einen drauf wanken und sind so, boah, ich war mal Crow-Tour mit Casper. Ja, das hat mir, das ist ja scheißegal. So, aber keine Ahnung, ich mag das nicht so gern, damit hausieren zu gehen. Aber natürlich, wenn Leute fragen, was machst du beruflich, dann muss ich halt immer versuchen, diesen Klumbatsch aus Musik trifft, Videospiel, Redakteur, Unterhaltung, Podcaster und weiß ich nicht, was noch alles, Internet-Spasti, muss ich dann halt mein Gesamtkonstrukt erklären, Merchandise-Shop und so. Und also es sind eigentlich keine Fans quasi. Nee, das mache ich in der Regel nicht. In der Regel, natürlich. Also, kannst, also wenn du natürlich jemanden kennenlernst und der ist total toll, in den Fall hatte ich jetzt letztens so, dass jemand wirklich, oder dann ist jemand total toll, und die ist halt, man ist halt über Musik, weil sie halt meine Musik hört, das erste Mal in Kontakt geraten. Na gut, dann hast du halt einfach keine Wahl und musst es halt machen. Also dann musst du halt, also ihr hat ja auch davon nichts, so die ganze Zeit sich hinzustellen und zu sagen, ja toll, dass du Musik machst. Ja, das ist total scheiße, weil ich trotzdem den ganzen Tag nur zu Hause sitze und Videospiele spiele und manchmal stinke ich auch. Das ist einfach so und das ist, wird auch so, ich bin auch nur ein scheiß Mensch, so. Lass mich in Ruhe, weißt du? Also ich meine, dieser Reiz zu sagen, das ist ein Musiker, das geht ja auch, je nachdem, wie der Verstand von jemand von der Gegenseite ist, auch nur ganz kurz. Es ist erstmal so, boah, cool, den kenne ich, aber dann irgendwann auch schnell so, ja, wir sind jetzt menschlich, aber auf einer Ebene. Und dann, das ist manchmal viel schwerer, als man denkt, weil wenn man wirklich jemanden gerne kennenlernen will und die ist dann so, ja, aber ich möchte jetzt, findest du jemanden richtig toll, also wir können uns ja mal treffen, bla bla bla. Und dann so, ja, aber ich möchte jetzt nicht als Groupie dastehen. Und dann bist du so, ja, aber das hat auch jetzt nichts mit Groupie zu tun, weil ich bin ja auch nur, weil ich Musik mache, heißt es ja nicht, dass jede Frau, die ich kenne, der ein automatischen Groupie ist, auch wenn sie vorher schon mal ein Lied von mir gehört hat. Ja. Und dann muss man manchmal Leute erst überreden, so nach dem Motto, so, ey, das ist doch nicht jetzt so, ja, aber ich will nicht so eine Bitch sein, ich will nicht eine von deinen Bitches sein. Ich so, was denn für Bitches? So, die Tussen auf dem Bildschirm zählen nicht, es gibt hier keine Bitches. Ja, könnte man ja meinen, ich weiß ja nicht. Ja, ich bin da tatsächlich auch auf Tour. Wir hatten so die langweiligste Tour der Welt, aber es war auch schon, also was das angeht. Also der Auftritt in Bremen zumindest, der war geil. So. Nee, ich meine, ich weiß schon, du meinst, weißt, welches Game dahinter, ich meine. Ja, klar, was war hinter. Die Auftritte waren alle schön. Die Auftritte waren alle, da bin ich überzeugt. Bremen war sehr schön übrigens. Schön, dass du da warst, Dankeschön. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Wir spielen auch, wenn das okay ist, noch ein GEMA-freies Lied nachher von dir noch. Sehr, sehr gerne. Zum Ende des Podcasts, zum Ausklingen. In Bremen ja auf dem Konzert kam ja auch einer, der sagte dann so, ja, du bist doch Tim und so, ja, ich habe ja GERMASCORE gehört und dann habe ich das erste Mal, ich glaube, da hatten wir Kleinste Sekte der Welt eingespielt und dann meinte er so, ja, und deshalb, weil ich den Podcast gehört habe, bin ich zu seiner Musik gekommen und so. Da habe ich mich halt krass gefreut, weil jemand, der durch mich dann zu was Gutem gekommen ist, nämlich zu diesem Konzert und zu deiner Musik, dann freue ich mich halt, weil ich was Gutes vollbracht habe. Ich mache das ja so selten. Ich bin ja eigentlich so ein schlimmer Mensch und deshalb will ich da mal was Gutes tun. Ja. Genau. Vielen Dank, Tim. Gerne. So, Far Cry 4 hattest du nicht gespielt, aber du hast Far Cry 3. Ich warte ganz sehnlich darauf, weil ich ganz, ganz, ganz, ganz viel Lust habe. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, jetzt heute Nacht noch schnell Evil Within durchzocken und dann sofort hoffe ich, dass morgen Far Cry im Postfach ist, weil ich ganz, ganz, ganz viel Lust auf Far Cry habe. Kann ich verstehen. Also ich fand Far Cry 3 auch richtig, richtig geil. Das, nur meine High-Phobie hat mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, so, weil manche Situationen waren für mich dann unspielbar. Wirklich. Also das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich so eine richtige High-Phobie. So also, richtig. Vor einem digitalen High hast du Angst. Ja, also wow. Batman Arkham, ich hatte einen großen Artikel bei GamesWelt schon mal drüber geschrieben. Kann man gerne googeln, irgendwie irgendwas mit Angst. Ach, man googelt einfach meinen Namen und GamesWelt und sieht man meinen Artikel. Aber da, jedenfalls, Batman Arkham City war auch so richtig schlimm, dieser Hai, der aus dem Eis bricht. Das war ich ja nicht drauf vorbereitet. Oder Resident Evil 1, das Remake mit den Haien im knietiefen Wasser. Oder, aber Far Cry 4, 3 war auch so krass. Und da habe ich ja auf der Gamescom für GamesWelt dieses Project Morpheus von Sony ausprobiert. Da gab es ja auch so einen Hai-Käfig. Das hat mich auch so fertig gemacht. Aber ich habe halt explizit gesagt, ich möchte gerne das machen, weil es gab halt verschiedene Versionen. Und zuerst bin ich nur auf dieses Longboard gekommen. Und da habe ich aber gesagt, ich möchte unbedingt den Hai-Käfig machen, weil ich habe geweint. Alter. Das war schlimm. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand vor was so sehr Angst hat, dass das sogar in digitaler Form nicht konsumieren kann. Ja doch, es gibt ja auch welche, die haben diese Clown-Phobie und die können sich nicht mal ein Foto von einem Clown so angucken. Die kriegen ja richtig Angstzustände. Ja, ich habe auch vor vielen Sachen Angst, aber so Angst habe ich nicht. Krass. Ja, es ist auch schon besser geworden. Also da konnte ich Far Cry 3 so wirklich schon so ein bisschen als, anfangs konnte ich dann nicht mal in diesem Wasser schwimmen. Später habe ich es dann schon mal geschafft, einen Hai zu erschießen und dann schnell ins Wasser zu geben, um seine Haut, glaube ich, zu farmen, weil ich das für irgendwas brauchte, für irgendeinen Gegenstand. Mhm. Naja, jedenfalls habe ich Far Cry 4 reingelegt, so völlig neutral und fand den Einstieg schon ziemlich, ziemlich cool. Also da keine große Einstiegshürde. Die habe ich nämlich auch oft, wie du mir auch erzählt hast, die hast du auch, dass man manchmal schwer in Spiele reinkommt. Und bei Far Cry 4 war es halt überhaupt nicht so. Wenn du nur den dritten Teil mochtest, dann wirst du auch Teil 4 lieben. Da bin ich mir echt sicher. Weil es ist nicht einfach nur das Gleiche, aber das Setting ist halt so schön unverbraucht. Ich habe halt damals, als ich es erfahren habe, dass es so dieses Himalaya-Ding wird und diese. Und Eis und Schnee finde ich immer super langweilig. Habe ich gedacht, was wird das denn? Aber es ist halt überhaupt nicht öde. Die Welt ist total schön gemacht und abwechslungsreich. Und die Tierwelt ist total interessant. In welchem Spiel hat man sogar schon mal einen Yak gesehen? Also so einen Yak habe ich noch nie in einem Spiel, glaube ich. Doch, vielleicht in Uncharted 2. Da ist man ja ganz kurz in so einem Gebirge. Und du findest dich sofort zurecht, weil du halt noch Far Cry 3 gespielt hast. Und es wird halt ziemlich gut übertragen, das ganze System, dass du halt Farms und deine Waffen, dann zum Beispiel einen größeren Waffengurt brauchst und dadurch die Tiere jagen musst. Dann immer wieder die Funktürme gibt es jetzt auch wieder, das sind jetzt Glockentürme. Aber alles nicht so, dass du denkst, oh nee, das schon wieder und da habe ich jetzt die Schnauze voll von. Es ist schon gleich, aber doch irgendwie eigen, hat einen ganz eigenen Charme und es macht richtig viel Spaß. Sieht auch sehr schick aus. Ich dachte immer, die Videos, was man da so gesehen hat, das seien alles PC-Versionen gewesen, aber auch auf der Xbox One sieht es sehr schick aus und es ploppt wenig rein oder hakt oder irgendwelche Framerate-Einbrüche hatte ich nicht. Also das gefällt mir sehr, sehr, sehr, sehr gut. Und es beruhigt mich gerade so sehr, ne, weil ich Far Cry 3 und Blood Dragon halt geliebt habe und hatte so ein bisschen Angst vor 4, weil ich dachte so, mal gucken, ob das wird, aber wenn du jetzt sagst so, ey, alles geil, dann alles geil, freut mich. Ja, gleich schon, so, das ist mit einer der ersten banalen Missionen, so von wegen, ja, jag mal die Wölfe da von dem Hof weg. So diese Himalaya-Wölfe oder ich glaube, es ist gar nicht der Himalaya, es ist, glaube ich weiß es nicht mehr. Kyrat jedenfalls ist ja die Welt da. Und da habe ich halt so einen Pfeil und Bogen gehabt und habe dann Wölfe gejagt so, und musste den Wolfsbau zerstören und so. Und das hat schon so Spaß gemacht, dann in so ein Tal zu gehen und dann so das Wasser. Das wirkte alles so. Du denkst halt wirklich, genau so könnte das da aussehen. Das ist wirklich nicht so videospielmäßig. Und ja, ich habe eigentlich jetzt schon wieder Bock weiterzumachen. Far Cry 4 ist eines der Hits, die man echt gespielt haben sollte, die aber jetzt einfach alle auf Mal kommen und deshalb vielleicht leider untergehen. Aber freu dich drauf, Max. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Das wird auch wahrscheinlich direkt noch vor allem anderen, was hier liegt, so die nächste Anspielstation, wenn es denn da ist. Und dann geht's weiter. Aber krass schön. Wie ist der Bösewicht? Ey, ich finde, Pagan Min heißt der, glaube ich. Der ist cool. Also, ich habe so gedacht, so, ja, es ist wieder so ein Vars-Abklatsch. Also, so, die haben halt gedacht, Vars hat super funktioniert, das machen wir jetzt nochmal. Ich glaube, er hat sogar den gleichen Synchronsprecher, da bin ich mir aber nicht sicher. Jedenfalls ist die deutsche Synchro echt gut. Und War es nicht das letzte Mal der Brad Pitt-Synchronsprecher? ich glaube ja. Ich bin mir aber jetzt bei Pagan Min nicht sicher. Aber es klingt jedenfalls so ähnlich. Aber der ist super. Also, wie ein richtiger Psychopath, wie ein richtiges Arschloch. Aber wirklich nicht war's. Also am Anfang denkst du halt so, okay, das ist doch war's, aber dann später, umso mehr du ihn kennenlernst, umso mehr denkst du so, nö, das ist schon anders. Und er hat auch eine besondere Beziehung zu dem Charakter, den man spielt. Das passt schon. Also, ist halt ein sehr unverbrauchtes Setting und deshalb, und das finde ich immer ziemlich gelungen. Cool. Ja, das freut mich, weil ich dachte so, okay, jetzt werden die Far Cry-Spiele auch irgendwie schneller rausgeballert. 2 Jahre jetzt irgendwie vergangen. Und zwischen Far Cry 2 und Far Cry 3, obwohl Far Cry 2 ich auch damals gar nicht so geil fand. Aber da war ja die Dauer zwischen 2 und 3 war ja schon enorm. Und hatte so ein bisschen Sorge, dass das nichts wird. Aber klingt ja mega geil. Ja. Kevin Spacey, ich liebe den Schauspieler Kevin Spacey und liebe auch House of Cards und deshalb hatte Call of Duty Advanced Warfare auch gleich bei mir gute Karten, weil ich wusste, okay, der ist dabei, es kann nur gut werden. Hab aber Bedenken gehabt, taucht er jetzt vielleicht nur einmal in einer Zwischensequenz auf oder sonst nicht. Aber, Max, wie ist es denn? Taucht er wirklich nur einmal auf? Nee, er taucht nicht nur einmal auf. Er taucht in der Kampagne sehr oft auf und ist ein sehr, sehr, sehr, auch ein bisschen Bond-Bösewicht-mäßig halt. Total, finde ich total. Aber es ist einfach Advanced Warfare, die Kampagne. Ich habe leider Multiplayer noch gar nicht gespielt, aber die Kampagne ist halt, die war halt, ey, jetzt nach der Tour so 6 Stunden einfach nur durchrotzen, war perfekt. So, bist rein, geil, fertig. Und Kevin Spacey war, es war auf jeden Fall eine der besten, storymäßig einer der besten Call of Duty-Kampagnen der letzten Jahre, fand ich. Also rein von der Story her fand ich es richtig, richtig, richtig gut. Ich auch. Also ich fand wirklich, das ist die beste Kampagne seit Modern Warfare 1. Also Modern Warfare 1 war der Killer damals und ich weiß gar nicht, ob ich Advanced Warfare so viel schlechter finde. Also ich glaube gar nicht schlechter. Ich finde es genauso gut. Also es hat mich richtig umgehauen. Ich habe bei keiner Mission gedacht, oh nee, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock oder oh, schon wieder sowas. Ich fand, das war sehr abwechslungsreich, was du machen musstest. Mal fliegst du halt mit einem Düsenjet rum, mal musst du so eine Sniper-Mission machen oder schleichen, infiltrieren. Du hast nicht diese Massenschlachten, wo du dann denkst, so, ja, ich bin ein Charakter und bring 2000 Leute um auf einem riesen Schlachtfeld. Das war ja bei Black Ops 2, glaube ich, gleich am Anfang so. Das war alles so ein bisschen persönlicher und ich mochte auch dieses in nahe Zukunft, aber nicht zu nahe Zukunft, weil die haben halt schon ein ganz abgefahrenes Werkzeug und so. Ich fand die Kampagne auch richtig, richtig cool. Und die habe ich fast an einem Stück durchgespielt, weil ich sie so super fand. Ich habe auch zwei Sessions gebraucht, so. Aber richtig, richtig geiles Spiel. Bisschen kurz, hätte noch ein paar Minuten länger. Also wenn, ich sag mal, wenn so eine Kampagne noch 4 Stunden länger gehen würde und in dem Tempo und der Action weitermachen würde, wie sie es da tun, in den 6 Stunden, wäre das mit eines der besten Solo-Kampagnenspiele, die es gibt. So. Also das ist wirklich krass. Also zumindest so in dem Jahr. Weil so ist es natürlich ein bisschen so. Ich finde, die Solo-Kampagne verblasst ja immer sehr, sehr stark neben diesem unfassbar großen Thema Multiplayer. Und das ist so schade. Voll, weil die Solo-Kampagne echt, echt, echt sich lohnt. So. Also die lohnt sich auch, wenn man dieses Spiel zu kaufen, lohnt sich auch, meiner Meinung nach, da müssten halt vielleicht 10, 20 Euro weniger sein. Aber es lohnt sich halt, das auch zu zocken, auch wenn man nicht den Multiplayer anrührt, weil es einfach so gut ist. Bin ich voll bei dir. Den Multiplayer habe ich auch gespielt und ich mochte ja Titanfall total. Und deswegen hat mir auch der Multiplayer von Advanced Warfare sehr, sehr gut gefallen. Und gerade dieses Jetpack-Ding, das bringt das Ganze nochmal so auf eine neue Ebene, weil das war irgendwie frischen Wind in die Multiplayer-Reihe von COD und hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Hab das Ding auch am Anfang echt gut gerockt. Ich glaube, das war auch die Erfahrung von Titanfall, weil viele gar nicht so darauf geachtet haben, ob da jetzt jemand über einem ist vielleicht durch diese Jetpacks. Aber umgehauen hat mich wirklich besonders die Kampagne. Und ich habe meinem Cousin letztens, das ist halt so voll der typische 17-Jährige, der dann geschrieben hat, so, nö, die Kampagne, die habe ich noch gar nicht angerührt, aber ich bin schon Prestige 1. Und ich so, oh Mann, das ist so schade, weil das ist so ein geiler Kampagnenmodus. Ich fand ihn überhaupt nicht zu kurz. Ich fand, es war perfekt, die perfekte Länge. Länger hätte mir dann schon wieder nicht so gut gefallen. Ich fand, das war genau richtig. Und nee, dass also die Story sich auch gut erzählt und auch knackig und sowas, das stimmt schon alles so. Aber ich sag mal, ich rede allgemein, wenn eine Call of Duty-Kampagne noch 4-5 Stunden länger wäre, könntest du das Spiel halt auch ohne diesen ganzen Multiplayer. Also ich meine, klar, Call of Duty ist inzwischen halt einfach Multiplayer, aber es hat ja irgendwann mal ein Singleplayer-Game angefangen. Genau. So, weißt du? Und das machen sie halt immer noch, machen sie viel, viel besser als zumindest jetzt die letzten Battlefields. Aufs Neue bin ich gespannt, aufs Hardlines, aber jetzt die letzten, also aber immer Call of Duty, die Singleplayer-Kampagne stärker, weil sie immer actionreicher ist. Weitaus verrückter, auch wenn ich weiß, dass du sie nicht so mochtest, ich mochte die Ghost-Kampagne auch mega gern. Weil es ist immer solide Kost irgendwie und da mochte ich die Black Ops-Kampagne weniger, die Zweier. Weil die fand ich ja echt gut. Ja, da mochte ich aber nicht dieses optionale, dieses Entscheidung treffen, dieses Defense-Ding. Oh, das war schlimm. Ja, das hätten sie rausstreichen also, müssen. Also, boah, war das kacke. So. Zum Glück konnte man das überspringen. Das war ja ätzend ohne Ende. Ja. Ansonsten war die Kampagne auch ganz cool. Ja, ich mag das Spiel und ich finde Advanced Warfare auch ganz, ganz, ganz, ganz großartig erzählt. Der Wandel von Spacey, diese ganze Technik, wenn man da dieses erste Mal, relativ am Anfang macht man diese Mission, wo du dieses Haus infiltrieren musst, wo du denkst, dass du musst den Präsidenten befreien. Und mal ganz kurz vielleicht für die Hörer, ich glaube, die Mission kann man ruhig mal erzählen, weil die ist echt geil. Ja, die ist auch relativ weit am Anfang. Also wer dann wieder Spoiler schreien will, der kann das machen, ist mir egal, erzähl. Man muss halt ist so ein Landhaus irgendwo, so ein reiches, schönes Landhaus. Ein Anwesen, ne? Ja. Und soll daraus den Präsidenten befreien, weil der anscheinend von Terroristen entführt wurde in diesem Haus. Und stürmt dann da rein, schießt die Leute, die Terroristen tot, holt den Präsidenten aus seinem Raum hinten raus, läuft mit ihm durch den Wald und dann muss man halt ein bisschen schleichen, läuft so einen Hügel runter und am Ende von dem Weg soll er eigentlich ins Auto steigen, weil da ein Kollege kommt und dann wird er aber erschossen. Und dann der Präsident. Der Präsident wird erschossen und denkst du, boah, fuck, das fängt ja schon mal gut an. Und dann merkst du aber, dass das alles so ein Trainingssetting ist und alles so krass, super Future-Technik ist, die so Landschaft erzeugen kann und so. Das ist mega geil und das fand ich richtig, richtig fett. So, wenn man das erste Mal, wenn man damit kommt ja Kevin Spacey und holt und sagt so, ja, das hättest du ein bisschen besser machen können. Dann stehen alle auf und der Präsident steht auf und sagt, klopft sich so sauber nach dem Motto so, ja, okay, nächstes Mal dann ein bisschen besser machen. Und dieser Schauspieler, der den Präsidenten spielt, das ist so geil und ich liebe es einfach. Und ich fand das gar nicht zu abgespaced. Ich finde, die haben das trotzdem noch glaubhaft rübergebracht. Ja, weil total. Halt nicht alle Kisten, da waren halt schon reale Kisten und reales Gras und so. Es war halt nicht alles irgendwie Holodeck-mäßig wie aus Star Trek, sondern es war halt wirklich, und der Präsident war halt ein Schauspieler und nicht irgendwie ein Hologramm oder so. Es war nicht zu abgefahren. Und man könnte sich vorstellen, dass es irgendwann wirklich in der Form möglich ist. Das gilt übrigens auch für alle anderen Gadgets, die sie da hatten. So, bei keinem habe ich so gedacht, okay, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das mal so sein wird. Oder? Voll. Ja, das stimmt. Also ich finde die ganzen Gadgets, das ist ja auch die Besonderheit an Advanced Warfare. Das ist so geil, wenn man wenn man mit Spacey Auto fährt und du siehst dieses Trainingsgelände und die ganzen Leute, die alle diese Exoskelette anhaben und die alle damit, und du siehst diese ganze Bewegung auf dem Bild, wie viel geiles Zeug da passiert. Da kann mir kein Mensch erzählen, dass die nicht Liebe in ihr Spiel stecken. So, das ist so geil gemacht. Und diese Exoskelett-Sachen, das ist echt richtig, richtig cool. Also ich hatte richtig viel Spaß damit, wie die das so gemacht haben. Also das hat die Kampagne gebraucht, also so einen frischen Wind, finde ich, weil, wie du auch schon gesagt hast, Ghost fand ich ja so ein bisschen enttäuschend, aber dem muss ich, glaube ich, noch eine Chance geben, weil ich das nicht so weit gespielt habe und den Köter halt nicht so toll fand. Aber der ist halt mal kurz da, aber dieser, ich weiß gar nicht, warum bei Ghost immer alle von dem Hund sprechen. Der Hund ist für mich so, der ist mir nicht, ich habe das Spiel zweimal durchgespielt, ich habe es vergessen, dass es den Hund gibt. Ja, so. Die haben sie damals ja als voll das geile Feature verkauft. Das war halt toll, der kommt am Anfang ein bisschen, dann irgendwann. Ja. Nee, aber bei Advanced Warfare, dann fährst du auf einmal in einem Boot und dann kannst du auf einmal auch unter Wasser gehen mit diesem Boot. Und dann bist du in so einem Mac drin, dann fliegst du mit einem hier so einem Kampfjet, dann, was gab's da noch alles? Dann kannst du auf einmal so haken, so Enterhaken wie Batman und ziehst dich da über so ein Gelände und infiltrierst das. Dann musst du eine Drohne steuern. Das ist alles so abwechslungsreich und auch die Settings finde ich total abwechslungsreich. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe nie gedacht so, nee, auf so ein Setting habe ich keinen Bock oder schon wieder das. Also das ist echt somit die perfekte COD-Kampagne. Voll, und sieht auch alles super geil aus, muss man halt auch sagen. Also so dieser Gletscherspalten-Kram, Alter. Wow. Stimmt. Das Alter, wie auch geil das war. Nur da diesen Obergut. Also ich mag es einfach mega gern. Bin ich voll bei dir. Ich mag, es gab auch ein paar Trakte, die mir nicht so gut gefallen haben, aber das ist aber persönliches Empfinden. Also einfach so vom Setting war es mir manchmal ein bisschen zu viel Computerräume. So ein bisschen, weißt du, so zu viel, also da gibt es so einen Trakt, da musst du irgendwo rein, dann geht aber nochmal, kommt nochmal so ein super Bot raus und dann. Gegen Ende hin, ne? Ja, das ist, hat immer mal wieder so Momente, wo ich denke, so ein bisschen zu viel Future-Computerraum gerade, aber. Ich mag es immer dann, wenn es halt in realen, oder was heißt in realen, wenn es dann in Naturszenarien ist oder sowas. Also diese Gletscherspalte zum Beispiel, unfassbar, so wirklich. Oder was ich auch cool fand, war, wo man in sein Haus musste, in das vom Irons ins Haus musste und so, das war schon richtig, richtig geil. Also, oder auch dieses Anfangsding, was ich eben beschrieben habe. Da waren schon ein paar geile Sachen. Den direkten Anfang, dieses, ich glaube, das ist irgendwo in Japan, in der Stadt. Korea, glaube ich, oder? Oder Korea. Jedenfalls Asien. Das in dieser asiatischen Stadt, das fand ich nicht so toll. Das war so ein bisschen random. Das stimmt. Das war so ein bisschen, so hätte Battlefield das gemacht. Also die Battlefield-Kampagne. Also Battlefield Online ist auch cool, aber die Kampagne von Battlefield, wie du schon gesagt hast, die stinkt halt eigentlich immer ab. Ja, die ist immer ordentlich gemacht und technisch auch schön und sowas. Und bei Hardlines habe ich ja auch jetzt tatsächlich mitsynchronisiert. Krass, was hast du, erzähl mal, wen hast du gesprochen oder was hast du gesprochen? Ich hast du einen Satz viele, nur, oder? Nee, ich habe tatsächlich, ich hab das synchronisiert, was mir am nächsten liegt. Ich habe einen schwarzen Gangster synchronisiert, einen großen. Passt total, so einen Türsteher-Typen habe ich synchronisiert. Habe ich wirklich, aber ich habe sehr, sehr viele kleine Rollen synchronisiert. Also ich bin ganz, ganz oft in dem Spiel zu finden, mit mindestens, ich glaube, 5 Rollen oder so. Hast du deine Stimme krass verstellen müssen? Nee, tatsächlich nicht großartig. Bei dem schwarzen Gangster-Typen schon. Ey, du machst da einen Riesenfehler. Ey, das muss so dumm klingen. Das ist so unpassend sein und alle werden es hassen. Aber egal. Nee, es wird nicht so schlimm wie bei Elton und Halo 3. Nee, ja, nichts ist so schlimm wie Elton und Halo 3, dieser Spassi. Ist eigentlich was zwischen euch vorgefallen oder ist es einfach nur wegen Halo? Nee, einfach, ich mag einfach Elton nicht. Also er mag den jemand? Er ist vorgefallen. Okay. Also, ich habe den noch nie in meinem Leben getroffen. Ich will ihn auch nicht treffen. Das ist ein Spaß. Nee, ja. Und er ist auch so einer, das ist auch so einer, der sich, weißt du, der Typ ist so bekannt und er rechtfertigt sich im Internet für Sachen. So, das ist so dumm, wie er sich letztens so, wie so ein richtiger Lollo, so, ja, ich finde das nicht, nee, das heißt rechtfertigen. Er hat so, wo er sich aufgeregt hat, dass Leute irgendwas gebasht hätten, was Raab gemacht hat. Genau, den Bundesvision Song Contest haben ja voll viele, der hat ja dieses Jahr richtig krass drauf bekommen. Warum eigentlich? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ey, wir sind da halt um ein Haaresbreite sind wir da aufgetreten. Ich bin froh, dass wir nicht dabei waren, weil ich wollte immer beim Bundesvision Song Contest spielen früher. Dieses Jahr war es das erste Mal so richtig kacke. Naja, Was war denn kacke da? Ja, das war halt die Musikauswahl und die Aufzieh... Also, es waren halt ganz, ganz viele uninteressante Acts da. Es war alles sehr, sehr, sehr weich gespült. Es gab wenig so Aneckpunkte. Ey, wie sie damals so vor ein paar Jahren war mal Kraftklub da. Die hatten so nichts an außer Unterhosen, hatten sich aber ihre Standardklamotten, die sie immer tragen, dieses eigentlich, was ja schon fast wie ein Kostüm. Das weiße, ne? Das weiße Hemd und die roten Hosenträger und die blauen Hosen, hatten sich halt komplett mit Körperfarbe aufgemalt. Und das hat man aber am Anfang nicht gecheckt, weil die Kamera war weit weg und irgendwann siehst du so, geht so dran und sagt, warum hat denn das Hemd eigentlich Nippel? Und dann bist du so, wow, das ist unfassbar krass gemacht. So, das ist einfach Wahnsinn. Wirklich, das war richtig, richtig, richtig geil. Und oder die Orsons damals, wo dann noch Crow auf die Bühne kam. Der ist zwar auf die Bühne gelaufen wie ein nasser Sack, aber so generell, was die Orsons gemacht hatten, war richtig schön. Die haben richtig Alarm gemacht. Und da waren schon richtig coole Sachen. Und auch, aber selbst DCVDNS hat dieses Jahr mit den Engelbirds, die ich echt schätze, die haben es oberverkackt. Und es war richtig, richtig beschissener Abend. So. Und dann haben natürlich am nächsten Tag die Kritiker und der Spiegel, glaube ich sogar, Spiegel Online hat halt einen riesen Artikel darüber verfasst, warum der Bundesvision Song Contest tot ist so oder warum er unspannend ist und wie man ihn wieder spannend machen könnte. Und da hat Elton den Artikel dann gepostet und hat dann so ganz beleidigt, so als hätte man ihn beleidigt, so, ja, nee, das stimmt ja wohl nicht und das kann man ja so nicht sagen. Und ich dachte mir auch so, ey, was ist denn das jetzt? So, ich meine, ihr macht hier eine Millionenveranstaltung und dann werdet ihr von der Zeitung kritisiert, weil es nicht allen gefallen hat. Das ist doch total logisch. Und wenn dann Revolverheld gewinnt, Und irgendwelche kleineren Künstler wieder ganz hinten auf irgendwelchen Rängen landen, weil es wieder alles scheiße aufgezogen wurde, ja, dann habt ihr auch einfach mit Kritik umzugehen so. Und gerade du, mein Freund, weil du kannst nämlich am wenigsten so. Und ja, der gute alte Elton, den hätte ich eigentlich auch beleidigen müssen als ich auf der Bühne, aber das habe ich vergessen dieses Jahr. Er ist übrigens in der nächsten Gamerscore-Folge zu Gast und spricht über seine Rolle in Halo. Nee, natürlich nicht, aber ich war gerade ganz kurz so aber wie geil das wäre. Und einfach nur Elton, warum war das so scheiße? Kannst du was? Elton, erzähl doch mal, wie warst du das eigentlich, warst du das aufgenommen? Hast du das mit deinem Nokia 3210 damals aufgenommen, oder was? Auf dem Klo, du dummer Spasti. Und nix kann er die ganze Zeit beleidigen. Ja, ich hab gedacht, ich bin hier zu Gast. Also jetzt reicht's mir aber. Nein, nein, bleib's noch schön hier, mein Freund. Jetzt reicht's mir aber. So, und da habe ich so ein Tool, das er nicht auflegen kann. Das und dann denkt er, hat aufgelegt, dann hören wir, was er macht. Und dann so, oh, jetzt gucke ich erstmal Kinderpornos. Wow. Muss ich das rausschneiden? Nein, nee. Entschuldigung. Das bleibt drin. Egal. Rufmord so. An Elton. Wow, das wird noch schlimmer als die, wie hieß er noch? Dein imaginärer Schüler. Christian Erk. Ach ja, Christian Erk, genau. Wie konnte ich den Namen vergessen? Das wird noch schlimmer. Das muss ich gestern Abend auch wieder erzählen bei diesem Treffen mit der Freundin, Alter. Oi, oi, oi, oi. Das ist auch zu geil. Google einfach Christian Erk, E-R-K, und lest den Gameswelt-Artikel von Max. Sehr schön, Max. Wir haben über viele tolle Spiele gesprochen. Mhm. Was du nicht weißt, wir haben letztes Mal ein Gewinnspiel mit Disney Infinity 2.0 Marvel Heroes Figuren gemacht. Habe ich gesehen, ihr hattet geile Figuren, ne? Was habt ihr alles verlost? Ja, Hulk, Iron Fist, Hawkeye und Groot. Und die Leute, die Hörer mussten... Ich habe mir Groot gekauft, das ist eine Frechheit. Und ich möchte gerne den Hulk. Gewinne ich jetzt den Hulk, Tim? Nee, das können wir nicht machen. So, weil ja, dann müsst ihr, dann, okay, machen wir es so und ich schneide das jetzt raus. Dann kriegst du alles. Nächstes Mal musste aber fair teilnehmen. Nee, die mussten raten, welche Figur ich in der Hand hatte, weil ich habe so ein bisschen geknittert mit der Box. Und es gab viele falsche Einsendungen, viele richtige. Ich habe jetzt 10 von den richtigen rausgesucht. Max, nenn doch mal eine Zahl von 1 bis 10. 7. 7. Dann haben wir Johannes B. Kriegt Gerne. Einmal zwei, ja, wow, kriegt einmal zwei Figuren und nochmal bitte, Max. Zwei. Max Nachtsheim, Häuser. Max Nikolas Nachtsheim. Nee, Marvin, Sag. Marvin K. Marvin K. und Johannes B. bekommen jeweils zwei Figuren. Welche entscheide ich? Also haltet die Fresse. Nein, Die Lösung war übrigens Iron Fist und mit der Fist kennen wir beide uns natürlich bestens aus. Ja, Das war wieder total schlimm. Ja, weil wir doch so oft kämpfen. Ach so, deswegen. Was denn sonst? Mit unseren Schwängeln. Pimmelfechten ist immer gut, oder? Schwängel ist auch ein geiles Wort eigentlich. Schwängel ist so mit das beste Wort. Gleich nach Weinprobierspasti. Weinprobierspasti ist auch großartig. Ja. Du Tobias, Alter. Du Tobias. Wir haben übrigens noch ein neues Gewinnspiel. World of Warcraft, die neue Erweiterung Warlords of Draenor. Wollten wir eigentlich heute drüber sprechen, aber da Julian nicht da ist und er ist der MMO-RPG-PC-Experte bei uns und deswegen haben wir heute nicht drüber gesprochen und Max hat wahrscheinlich sowieso keine Ahnung davon, genauso wenig wie ich. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben World of Warcraft gespielt, ich habe es auch nicht vor. Ich schon, aber nicht viel und deshalb wäre es auch Quatsch, wenn ich darüber spreche. Ich habe es gespielt, aber dann nächstes Mal mit Julian. Aber wir verlosen es trotzdem, weil wir sind so frei und ja, Max, erzähl mal, was sollen die Leute dafür tun? Sie sollen eine Mail schreiben an Post. Sie sollen nie wieder World of Warcraft spielen. Und dann gewinnen sie und dann? Sitzen sie vor der Packung, drehen durch und bringen sich um. Krass witzig. Wie Skandale, wie jetzt schon in der jungen Geschichte von Gamerscore. Ey, ich muss mich hier austoben. Ich bin hier heute nicht ohne Nukular. Hier ist kein Hammes, hier kann ich machen, was ich will. Der Hammes ist der Regulator, ne? Hammes, Alter, der haut ja, der ist echt so lehrermäßig. Wenn der so ein Stöckchen hätte, was bis nach Heusenstamm reichen würde, der wird mir damit auf jeden Fall mehrmals in der Sendung auf die Finger hauen. Aber ja. Er hat ja auch recht, einer muss ja auch den Papa spielen. Das macht der Hammes schon ganz gut. Genau. Lieber den Hammes als meinen echten Vater. Wow. Vielleicht ist er. Nee, das kann nicht sein. Fun Fact am Rande: Gamerscore hatte ich damals ja geplant und wollte den Hammes dafür gewinnen. Der hat damals aber gesagt: Ja, machen wir gerne, aber er muss noch hier Studium und so weiter, Bachelorarbeit. Jetzt bin ich aber froh, dass ich den Julian bekommen habe und das Radio Nukular so in der Konstellation, weil das ist einfach perfekt. Der Hammes, unser Kumpel Chris und der Max natürlich. Finde ich eine echt gelungene Runde. Und von daher ist alles cool so, oder? Ey, voll. Ich glaube auch tatsächlich, ich weiß ja, wie Dominik mit Videospielen ist. Ja, das wusste ich damals halt noch nicht. Ich dachte, er wäre halt noch ich dachte, das mehr auch in eigentlich. Drin. So. Aber bei uns merkt man es, also jetzt hat man sehr viele Videospielthemen halt so mit Resident Evil, Call of Duty und den zwei Super Nintendo Casts. Da hatte Dominik ein bisschen weniger was zu melden, aber jetzt so, wenn es jetzt heute, zeichnen wir Turtles auf und haben jetzt die nächsten Sachen uns schon zurechtgelegt und wir haben jetzt auch ein bisschen darauf geachtet, dass er wieder mehr zu Wort kommt, weil es ist natürlich doof, dass er, das wussten Chris und ich aber auch nicht so. Das hat sich auch erst so irgendwann so schleichend herausgestellt, dass er eigentlich sehr wenig zockt, auch wenn er eine 360 hat, so, aber. Das stört aber gar nicht im Podcast, also von daher ist es alles cool. Okay. Es wäre nur bei Gamerscore jetzt, weil es halt ein Gaming-Podcast ist, wäre es halt. Bei einem reinen Gaming-Podcast wäre es halt echt doof gewesen, so. Bei uns ist es halt, hat er so manchmal ein bisschen die Rolle als der Prügelknabe, aber das also ist ja auch nicht auf Dauer. Es war halt einfach mal manchmal ein, zwei Mal witzig mit ihm, der Gute. Nee, alles cool. Nee, Max, erzähl mal. Die Leute sollen raten, welche Farbe deine Unterhose hat, falls du eine anhast. Ich habe tatsächlich eine an. Du hast eine Hand. Ist es eine einzelne Farbe? Es ist also ein Farbton zumindest in verschiedenen. Es ist also, man kann aber, Frauen. wenn man Nein, das ist. Ach, sie war vorher weiß, jetzt ist sie gelb. Nee, es ist tatsächlich, ich habe tatsächlich Shorts an, die eine Farbe haben. Also gut. Die sind, sagen wir, ich kann mich schon darauf festlegen, dass wir einfach sagen, eine Farbe. Mhm. Tim, ich schreibe dir die jetzt in Skype. Ja. Und dann hast du nämlich auch die Lösung. Brombeerfarben, okay. Ja. Nee, schreib das bitte an post.gamerscore@gmail.com. Das ist übrigens ein Witz gewesen vom Tim. Deswegen bitte nicht Brombeerfarben schreiben. Boah, das wäre super dumm. Ja. Ihr könnt aber auch an diese E-Mail-Adresse Anregungen, Kritik und so weiter schicken, auch kurze Audio-Files, in denen ihr irgendeinen Blödsinn labert oder konstruktive Kritik zustande bringt. Und dann landet ihr vielleicht auch als kurzer Einspieler in der nächsten Folge. Ich fände es cool. Max, jetzt habe ich, glaube ich, deine Nachricht bekommen. Ja, sehr gut. Gut, ratet, was Max drunter hat und ihr gewinnt World of Warcraft Warlords of Draenor. Mit etwas Glück natürlich. Ja, also wenn man das mag, ist es ja eigentlich ein ziemlich geil. Ist das jetzt schon rausgekommen? Das ist jetzt gerade rausgekommen, ganz nagelneu. Und was sagen World of Warcraft-Fans? Soll sehr gut sein. Also ich hab's gespielt, ein bisschen nur. Und es ist krass, was ein 10 Jahre altes Spiel noch, wie gut das noch aussehen kann. Und wie viele Leute, ey, das war so voll. Das war so, Es ist so super krass, wie viele Leute dann wieder eingestiegen sind. Und diese Einstiegshürde ist halt nicht da. Selbst wenn du jetzt jahrelang kein WoW gespielt hast, du kannst deine Charaktere wieder reaktivieren und kannst auch gleich sagen, ich möchte, dass sie sofort Maximallevel haben. Also ein Charakter, glaube ich. Die Option wird dir halt gegeben. Dass du halt nicht so hinterher hinkst oder so. Wenn man das denn möchte. Um die neue Story dann zu erleben. Naja, Blizzard hat es halt eigentlich immer drauf. So. Es gibt, glaube ich, kein beschissenes Spiel in den letzten Jahren, das Blizzard die rausgebracht hat. Vielleicht in der Anfangsphase. Da weiß ich es aber gerade nicht genau. Das wüsste der Gürnt jetzt. Der würde sagen, ja, es gab 1991 ein PlayStation 1 Spiel. Das war ja nicht so cool. Nee, aber ich glaube, der erste Diablo-Teil auf der PS1 war eine Katastrophe. Das habe ich gespielt damals. Ja, das war eine schlechte Portierung. Ja, total. Egal. Max, es hat mich sehr gefreut. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Wir haben viele Tabus gebrochen und es wird einen Shitstorm geben, weil sich alle zwei Hörer dieses Podcasts beschweren. Hey, das fanden wir nicht gut. Ich sehe das auch so. Ja. Zwei Likes. Ach ja? Ach ja? Stimmt, das war ja Bremen. Ja. Ach ja? War das nur in Bremen? Das war unser Bremen-Exclusive. Ach ja? Ach ja? Boah, das war so krass, ne? Wie das dann auch noch am Merchandise-Stand weiterging und so. Wow. Das muss dazu sagen, weil ich mag es ja immer nicht mit Insidern zu kommen und keiner versteht sie. Wir hatten auf der Tour in Bremen, da habe ich eine Geschichte erzählt von meinem Kumpel Keks Cool, der irgendwann mal in Hamburg durch die Straßen gelaufen ist und aus dem Penny wurde vor seinen Augen ein Obdachloser rausgeworfen, weil die Frau hat gesagt, gehen Sie bitte raus, Sie gefährden den Umsatz. Und dann hat der Obdachlose halt in seiner so ein bisschen Simpsons-mäßig aussehend, so mit so einem Rauschebart und so einem alten Hut und so, hat dann so einfach nur so die Faust gehoben wie so ein Pirat und gesagt, ach ja? Und das war halt sein Statement. Und seitdem geht bei uns sehr, sehr stark dieses, ach ja? Und dann ist mir aber auch noch danach erst aufgefallen, dass es ja diese Simpsons-Szene gibt. Also die hat ja dann auch dieses, wo Kent Brockman irgendwie in den Nachrichten sagt, so Leute aus der sozialen Unterschicht sagen immer wieder Sachen wie, ach ja, oder komm mal her. Und dann sitzt Huma vorm Fernseher und guckt so auf den Fernseher und sagt so, ach ja, Bart, komm mal her, ach ja. Und dann streiten sich so Bart und Huma so mit, ach ja, und komm mal her. Oberkrass. Und während wir uns einer gebildeten Sprache bedienen, benutzen sie primitive Ausdrücke wie ach ja und komm mal her. Ach ja? Die meinen, die sind besser als wir, hä? Bart, komm mal her. Komm mal du her. Ach ja? Schön. Du hast jetzt die Chance, ich spiele jetzt deinen Song ein, du hast jetzt die Chance, dich nochmal gebührend zu verabschieden und ich freue mich auf die nächste Folge Radio Nukular, unbedingt reinhören. Das tut ihr wahrscheinlich sowieso, wenn ihr Gamerscore hört, dann hört ihr auch Nukular, weil das die besten Podcasts der Welt sind und alle anderen scheiße. Nein, ja. Natürlich nicht. Grüße an Insert Moin und die anderen alle. Plauschangriff. Insert Moin höre ich tatsächlich sehr, sehr gern. Plauschangriff habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ist mir auch egal. Muss man auch mal sagen. Muss man auch mal sagen dürfen. Nee, du warst zwar da zu Gast, die waren alle nett zu dir, aber du musst natürlich wieder... Ich war noch nie im Plauschangriff zu Gast. Nein, nicht im Plauschangriff, aber bei den Rocket Beans. Ja, ich liebe die Rocket Beans. Ich habe auch für die gespendet und so. Und der Simon war letztens auf unserem Konzert und hat gepokt. Geil. Das war das Lustigste auf der Welt. Ich stehe in Hamburg auf der Bühne und auf einmal siehst du Simon Kretschmer mitten in der Menge im Pöbel und sich boxen. Und ich war so, wow, das ist gerade das Schönste, was jemals auf einem Konzert von mir passiert ist. Was anderes macht er in der Redaktion auch nicht, wie ich auch schon erleben durfte. Okay. Genau das. Tanzen und boxen. Ja. Simon ist wunderbar. Nee, ich mag die total gern. Ich bin aber ja, das muss man ja auch zu meiner Schande gestehen, bis auf die paar Besuche bei Insert Moin und bei der Medienkuh und bei euch nie mit Podcasts in Berührung gekommen. Und dann wurde ich überredet, einen zu machen. Und seitdem bin ich König Podcast und habe mich dann auch erst angefangen, mit Podcasts auseinanderzusetzen. Und den Plauschangriff habe ich einfach nur noch nie gehört, weil ich noch nie viele Podcasts gehört habe. Und weil jetzt natürlich die Folgen auch veraltet sind und die haben ja keine aktuellen Folgen mehr. Der Gregor macht zwar alleine jetzt Sachen, habe ich gesehen. Das klingt jetzt ein bisschen gemein. Ich bin kein Fan von Gregors Stimme und deswegen höre ich Gregor nicht gerne zu. Auch wenn Gregor ein sehr, sehr guter Journalist ist. Ich glaube, der Gregor ist so die griechische Version von Dominik Hammes. Das kann gut sein. Aber das ist natürlich eher ein Kompliment. Ja. Also wir mögen ja den Dominik so. Ja, natürlich. Ich liebe Dominik. Aber ja. Ich mag auch den Gregor sehr gern. Ja. Weil er sehr, sehr kompetent ist. Aber ich bin kein Fan seiner Stimme. Tatsächlich. Es hat nur was mit der Stimmfarbe zu tun. Und deswegen höre ich jetzt nicht so gerne an. Aber wer das natürlich mag, der ist da bestens bedient, weil es qualitativ hochwertig ist. Genau, der Gedanken so wie mein Podcast ist das. Ja. Ansonsten in Inset Moin höre ich tatsächlich gerne. Manu höre ich sehr, sehr gern zu. Der hat immer eine sehr, sehr schöne Stimme. Ja, war ich ja auch schon krass auch zu Gast. Jetzt länger nicht mehr wahrscheinlich, weil sie mich jetzt hassen. Ich war auch das letzte Mal, glaube ich, zu Gast bei, als, ich weiß gar nicht, ich glaube zu Tony Hawk vor 2 Jahren. Ist sehr, sehr lang her. Tony Hawk, ach so, das HD-Remake. Ich wollte schon sagen, damals gab es doch noch gar nicht Inside Moin. Aber da gab es ja dieses mehr schlechte als rechte HD-Remake, ne? Mhm. Ja. Jetzt haben wir uns schon 20 Minuten verabschiedet. Dein Song ist jetzt wahrscheinlich schon zu Ende. Nee, ich spiele ihn dann auch jetzt erst ein. Okay, toll. Achso, letzte Worte, ne? Genau. Soll ich noch sagen. Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein musste. Beides. War alles. War wieder ein sehr, sehr großer Spaß. Ich werde später noch Nukular aufzeichnen. Neue Folge. Endlich. Folge. Bin ich auch dabei übrigens. Stimmt, du bist heute auch dabei. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Heute ist heute richtiger Family Day. Gegenseitiges Befruchten. Da sind wir wieder beim Thema. Deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt aufhören. Ja, ich glaube auch. Vielen Dank. Liebe Grüße an Julian, auch wenn er nicht da ist. Der alte Fatzke. Gute Besserung, du Spasti. Und dann viel Spaß mit dem Song und viel Spaß weiterhin mit Gamerscore, Radio Nukular und mir, den besten Menschen der Welt. Ciao. Noch die Zukunft planen. In meinem begehbaren Blu-ray-Schrank schaue Filme, bis mitten in der Nacht aufgewacht, als Deutschland gerade Mittagspause macht. Doch ist egal, ich hab frei, so wie jeden Tag. Erwähn mein Tron-Motorrad nur im Nebensatz. Ja. Yeah. Dann bin ich heute sozusagen der Julian-Ersatz. Du bist heute der Julian-Ersatz, genau. Das muss vielleicht ein paar Peniswitze mehr machen als sonst. 3, 2, 1, stopp. Muss man das importieren oder exportieren? Der Sand in deinen Schuhen ist aus Saint-Tropez. Der Sand in meinen Schuhen ist aus Tantuin. Hier siehst du kein Frauenweingestreit, doch dafür die Flügel der Red Five. Wenn er den Kofferraum des Raumschiffes mit Tüten von oben outfittet, ohne Rauschgipfel, wir heute high, fliegen ins All, gucken dort Star Wars live, wo illegale Milchstraßen rennen, bei seltsamen Händlern unser Geld dann verwetten, aber alles nicht so schlimm, euch gehört die Welt. Mir der Rest bei den Power Glove nach oben und bin fresh, R.O. Ist schon alles gut so, uns geht es ja gut so, so wie es gerade ist.